Урок 14, упражнение 8, страница 27. Sind Sie heute früh aufgestanden? Haben Sie Morgengymnastik gemacht? Haben Sie um 7:30 gefrühstückt? Sind Sie nach dem Frühstück zur Arbeit gegangen? Haben Sie um 14 Uhr Mittag gegessen? Sind Sie um 6 Uhr abends nach Hause zurückgekehrt? Haben Sie am Abend Zeitungen gelesen?